So, was hast du entdeckt? Eine Pommesmaschine, da. Eine Pommesmaschine? Eine Friteuse, ah ja. Heißluft, ohne, nahezu ohne Öl. Aha. Oh, aber die kostet 100 Euro. Was? Ja, die ist cool, ja. Ist das aber auch cool? Schau, da kommt das ja. Dreckige. Das ist auch. Mama! Mit wenig Öl, aber das weiß ich nicht, wo man so weit hinstellen soll. Ja, aber hast du recht, sowas wäre schon eine tolle Sache. Sowas und sowas. Sowas und sowas. So, da habt ihr das gehört. Eine Pommesmaschine wünscht sich die Kleine. Ja, die wünscht sich der Papa auch. Nee, ist klar, die hat da so ein Prospekt gehabt. Puh, keine Ahnung. Aldi, Lidl, wie sie alle heißen. Und da war halt diese Friteuse im Angebot. Und für sie war das natürlich eine Pommesmaschine. Das heißt, das Ding stellt man hin, da kommen Pommes raus. Wie die da reinkommen und dass man die auch die Pommes dann einzeln kaufen muss noch dazu und dass das einer machen muss. Ich glaube, das hat sie so gar nicht so richtig begriffen. In erster Linie fand sie das einfach toll. Ja, jetzt überlege ich, aber ich habe keinen Platz. Ich habe in der Küche echt keinen Platz für so einen Trumm noch irgendwo hinzustellen.